das Angesicht, feurig ohne Massen, brennt das Sonnenlicht. Doch vom Schlag auf tönet, klingt die Melodie, alte Lieds versöhnet, das ist Infanterie. Alte Lieds versöhnet, heiser ist die Kehle und der Glaube ist laut. Volk an dem Befehle heißt es vorwärts fort. Noch vom Schlaf auf tönet, klingt die Melodie. Alten Lieds versöhnet, das ist Stahlhelm hängt, drückt die Hüfte nicht mehr, auf der Schulter blickt, lastet das Gewehr. Doch vom Schlaf auf Töne klingt die Melodie, alten Lieds versöhnet, das ist Infanterie. Alten Lieds versöhnet, das ist Infanterie. Ungeheuer füllen Herz und Kopf, schmeißt das doch wie Feuer mit dem Wind der Schau. Doch vom Schlaf auf Töne klingt die Melodie, alten Lied versöhnet das.